sitzen schon seit Stunden vor der Tür, weil wir genug getrunken haben, um nicht zu frieren. Drinnen tanzen sie zu all den Liedern, die man kennen muss, wenn man hier wohnt. In ein paar Stunden laufen hier wieder Menschen wach umher. Ich wollte doch dazugehören. Es tut so gut, dir zuzuhören, auch wenn ich dir nicht mehr folgen kann. Du bist die Sad-Eyed Lady of the Lowlands, weil ich niemand kenn, der dich begraben kann. Ich hab mir nichts dabei gedacht, als du meintest, du würdest jetzt gehen. Ich hab mich nicht mal gewundert, als du dich nach 20 Metern umgedreht hast. Tag schon viel zu lang, um zu wissen, wer man ist. Ich genieße die betrunkenen Gesichter all der Leute, die ich kenne, wie sie lächeln, wie sie irren. Und jemand ruft in die Nacht zur Hölle mit allem, was man mir gestohlen hat. Allein am Hafen stehst. Du hast dich sowas von geschunden und nichts ist passiert. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Du hast doch wirklich nichts falsch gemacht. Ich bin blind, ich bin taub und stumm. Du hast dich sowas von geschunden und nichts ist passiert. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht. Und ich weiß nicht mehr, wie es mir geht.